Eurobonds und andere Elemente gemeinschaftlicher Haftung. Mit der Überlegung, durch gemeinsam begebene europäische Anleihen die Haftung für nationale Staatsschulden zu vergemeinschaften, hatte ich mich bereits in Kapitel 4 auseinandergesetzt. Wichtig ist es, bei dieser Frage jenseits der sachlichen Argumente die Interessen der Beteiligten und Betroffenen zu sehen. Da sind zunächst die Banken und institutionellen Anleger. Josef Ackermann als Präsident des Internationalen Bankenverbandes und viele andere Bankiers sowie die Chefvolkswirte großer Banken pflegen national wie international enge Kontakte zur Politik und zu den Medien. Das ist grundsätzlich legitim und gehört zu ihren Aufgaben. Es führt aber tendenziell dazu, dass ihre Sicht der Dinge sowohl in den Medien als auch in den Köpfen der Politiker dominiert, weil argumentative Gegengewichte fehlen. Politiker zumal haben ja dem Strom an kontinuierlicher Beeinflussung nur selten eigene Sachkunde entgegenzusetzen. Banken und alle Verwalter großer finanzieller Institutionen haben einen Horror vor notleidenden Krediten, insbesondere aber vor der Insolvenz von Staaten, solange diese nicht irgendwo tief in der dritten Welt im Herzen von Schwarzafrika liegen. Sie versuchen deshalb Politiker und Journalisten ständig und kontinuierlich davon zu überzeugen, dass Insolvenzen von Staaten unbedingt zu vermeiden seien. Am liebsten mögen sie sogenannte tiefe Märkte mit großen Beständen von nicht insolvenzgefährdeten, liquiden Staatsanleihen. Gegen ein bisschen mehr Inflation haben sie nichts, solange sie mit einer hinreichend lockeren Geldpolitik verbunden ist. Banken und institutionelle Investoren fanden den Euro von Anfang an auch deshalb gut, weil Staatsanleihen in Euro einen zweiten tiefen Markt neben dem für amerikanische Staatsanleihen zu versprechen schienen. Dann aber entdeckten sie, dass die fehlende gemeinsame Haftung für Euro-Staatsanleihen und der fehlende Lender of Last Resort Staatsanleihen in Euro eher den Anleihen großer Unternehmen als amerikanischen oder britischen Staatsanleihen vergleichbar macht. Hier will der Bankenapparat unbedingt nachbessern. Darum fordern er und die von ihm beeinflussten Journalisten unisono und immer wieder keine Insolvenz und keine Umschuldung von Euro-Staaten, mehr fiskalische Integration und mehr gemeinsame Haftung im Euroraum. Am liebsten Euro-Bonds für alle. Die damit gesetzten Fehlanreize interessieren die Banken und ihre Journalisten nicht. In einem Bericht aus Davos in der Financial Times wird daraus folgender Forderungskatalog an den Euroraum: Austerity and structural reforms in peripheral countries, fiscal integration with risk sharing, including Eurobonds, interim liquidity support for countries struggling to borrow, preferably with strong support from the European Central Bank, a deep restructuring of Greek sovereign debt, and a Eurozone-wide recapitalization of European banks. Dieser aus den Verwertungsinteressen des Finanzkapitals, hier scheint mir eine linke Terminologie durchaus angebracht, abgeleitete Forderungskatalog stößt leider, und das ist nur auf den ersten Blick paradox, auf große Zustimmung bei allen Europa-Idealisten, bei den Zentralorganen der EU und bei all jenen Linken und Liberalen, die meinen, es sei die vornehmste Aufgabe Deutschlands, in Europa aufzugehen. Und da sei doch die gemeinsame Haftung von Schulden ein sehr passender Einstieg. Ich bin recht sicher. Mit den beiden letzten Halbsätzen habe ich die Haltung von Cem Özdemir oder Sigmar Gabriel nur maßvoll karikiert.